Die südkoreanische Online-Zeitung Minsungha Seori kritisierte in einem Artikel vom 29. Dezember 2016 die Kampagne der Behörden gegen die sogenannten Nordkorea-hürdigen Elemente als die Herrschaftsmethode der Bakunel-Regierung und als ihr schärfstes Messer zur Beseitigung ihrer politischen Gegner.